Hier 30, hä? Nee, ich bin schon älter. Wieso? Ja, nee, hier Folge 30. Ach so, ja. Oh Ja. Mann, herzlichen Glückwunsch. Paar Party on, Netzgespräch, Yeah. Jetzt hast du ja yeah. keine Tröte. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, so. Super. Genau, und zur Feier des Tages mache ich mir erstmal ein, was ist denn das? Ein Mangostane-Getränk auf. Ein was? Mango, Sahne? Mangostane, wie Mango Mangostane. und dann Stane dahinter. Und das, was da vorne drauf ist, sieht aus wie ein Knoblauch in einer Aubergine. Ein Knoblauch in einer Aubergine. Ja, es ist so eine Frucht, sieht so aus wie eine Kirsche von der Form, hat aber so eine lila auberginenfarbene Farbe. Und die ist dann durchgeschnitten in der Mitte und das, was da als ja, Fruchtfleisch unter der Hülle ist, sieht aus wie ein Knoblauch. Ich werde das gleich mal irgendwie wikipedialisieren, Ist das weil jetzt die Mangostane oder? ich vermute mal, dass irgendwie Mangostane wahrscheinlich so eine Frucht ist, oder? Ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht und deswegen Was, wo habe ich hast es du den gekauft. Scheiß jetzt schon wieder her? Ja, Ist im Asialaden deines Vertrauens? genau, Asialaden. Okay. Der, Ich glaube, die Früchte gibt es auch erst seit Fukushima. ja, wahrscheinlich, das waren vorher irgendwie Paprika. Der Chat hat es auch gleich verlinkt. Ich gucke es mir gerade in der Google-Bildersuche an und es sieht irgendwie auch aus wie so eine Kombination aus Litschi und Granatapfel. Das ist richtig und es sieht ziemlich ekelhaft aus. Das stimmt. Ich werde gleich mal riechen. Moment. Boah, das riecht aber schon mal geil. Okay. Mangostane. Das sieht tatsächlich aus, als ob da so ein Knoblauch in so eine Hülsenfrucht irgendwie eingewachsen wäre. Oh, es schmeckt wie irgendwas, was ich kenne und was gut ist. Ich kann es aber noch nicht zuordnen. Es ist sehr fruchtig, sehr süß, himbeerig. Moment. Ja, das stimmt. Das sieht ein bisschen aus wie Känguruhoden. Red, was gibt's irgendwie was Känguru-mäßiges, Abkürzungen dafür? Wie heißen die denn in Australien? Wie werden die denn da genannt? Kängurus? Ja, gibt's da nicht nochmal so, nicht Wallabies, wie nennen die Dinger denn? Meisterlampe. Egal, dann, ja, dann halt ein Red, na ja, keine Ahnung. Ich versuche einen Produktnamen zu finden und Känguruhoden mit einzubauen, aber das muss dann einsilbig sein und auch irgendwie so, dann passt alles nicht. Nee, das ist auch ziemlich schwierig, so ad hoc irgendwie. Ja, aber wir sind ja hier irgendwie die Meister der professionellen Ad-hoc-Beschallung. Ad-hoc-Beschallung ja, professionell und Meister weiß ich nicht. Naja, es kommt immer darauf an, wie man sich als Vorbild nimmt. Und wenn man sich einfach kein Vorbild nimmt, dann ist man halt einfach der Meister. Das ist richtig. Ja, und ich würde sagen, das machen wir einfach als Konzept. Das finde ich Okay. gut, so die Okay. Idee. Mhm. Ja, wie Ach, gesagt, das da schmeckt gehen schon die irgendwie. ersten Leute. Ja. Ich sehe es Ja, doch schon im Chat. Die hochnäsigen Penner, da gehe ich jetzt. gibt's so Zwangs-Plugins, um die Leute auf Webseiten zu behalten? So einmal angesurft, nie wieder runtergekommen. Facebook. Die waren ja down heute Morgen, ne? Ja, ich habe es gemerkt. Wo hat man Als es ich zuerst um erfahren? Bei 5 Uhr Twitter, aufgestanden ne? bin, habe ich das erste, was ich gemacht habe, war, mich in Facebook einzuloggen. Und also ging ja nicht. Also ich habe mich nicht eingeloggt, weil es nicht ging. Ja, Was wolltest du sagen? das ist das Erste, wo du es irgendwie mitbekommen hattest, dass Facebook down war, war irgendwie über Twitter, zumindest bei mir. Ich wollte heute Morgen auch im Zug mit dem Tablet so online gehen und dachte mir zuerst, ja, hier, da stimmt irgendwie was nicht. Wollte schon neu booten und habe dann halt irgendwie noch die Tweets an der Seite gesehen. Ja, aber die waren ja auch nicht wirklich down, sondern irgendwie nur wegen irgendeinem Fuck-up aus Deutschland oder sowas nicht erreichbar. Ja, ne? Irgend so eine DNS-Geschichte. Ja, da hat wieder irgend so ein Praktikant. Weißt du, bei der DENIC, ey, die drehen Image-Videos und haben keine Zeit mehr, Facebook zu routen. Auch wenn es ausgelutscht ist, aber hast du das gesehen, dieses DENIC-Image-Video? Ja, ich hab's gesehen, also ganz kurz. Ich weiß gar nicht, warum sich die Leute so drüber aufgeregt haben. Ja, es war schlecht, aber Herrgott, man ja, muss sich das ist halt nicht genauso so schlecht wie jedes andere, oder? Ja, man muss sich doch nicht so aufregen drüber. Ja, es war halt, eigentlich war es total planlos. Es lief nirgends und, ach, keine Ahnung, vielleicht war es auch voll der Plan, weil ich meine, jetzt hat mal wieder jeder was von der DENIC gehört. Was im Zuge zu dem Facebook, zu der Facebook-Downtime oder dem Fuck-up, was da los war, ist ja auch irgendwie eine nette Geschichte gelaufen. Es hieß ja vorher mal irgendwie bei diesen ganzen Anonymous-Leuten hier so, oh, da gibt es so eine Operation, die wollen Facebook hacken und bla. Und irgendwie haben sich wohl ein paar Scherzkekse heute Morgen dann hingesetzt, als sie der Outtime war und nicht erreichbar, haben sie sich wohl irgendwie bei verschiedenen Nachrichtenredaktionen, irgendwie bei der Bild und bei N24 und sowas gemeldet und haben halt gesagt, ja hier, wir sind Anonymous und wir haben Facebook kaputt gemacht. Und da gingen heute Morgen die wildesten Screenshots rum von N24.de und Bild.de mit den dicken Bannern so, ja, Anonymous hat Facebook gesperrt oder gekillt. Mhm. Und ja, fand ich ganz lustig, einfach mal so schnell die Situation ausgenutzt, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Ja, so erstaunlich, wie schnell das geht, dass das überall in den Medien verbreitet ist. Ich meine, einer springt auf den Zug auf, und sobald der eine es hat, fühlen sich andere wahrscheinlich genötigt, auch wenn sie sich gar nicht so sicher sind, das auch zu posten, weil sie ja nicht hinten dran sein wollen, falls es stimmt. Wahrscheinlich ist so die Recherche, die du heutzutage betreibst, einfach bei den anderen abzuschreiben, so wie das die Tankstellen in Bezug auf die Spritpreise auch machen. So, ich geh mal rum, guck mal, was der Spiegel, der Stern und der Heise schreibt und zack, bumm. Ja, mit Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wo kam das ursprünglich her? Die hatten angerufen, ne? Ich glaube, die haben bei, ja, ich glaube, die haben Bild, N24 und noch irgendwas. Ja. Ja, das ist schon extrem blind. Da ruft irgend so ein Vogel an und sagt, hier bei Anonymous im Twitter haben sie geschrieben, wir haben Facebook gehackt und schon übernimmt N24 oder Focus oder wer auch immer das. Das ist schon extrem blind. Also da muss man schon mal. Da muss man schon mal schimpfen. Bäh. Pfui. Ja. Ja, du redest jetzt über die DENIC oder weißt Bescheid. Nö, wieso? Nö, ja, weil wir da vor der Facebook-Geschichte noch kurz waren. Achso, nö, ich weiß nur nicht, warum das Video, also ich, na ja, es war schlecht gemacht, das Video war sehr schlecht, aber ich habe die Aufregung noch nicht verstanden. Irgendwie, es war halt schlecht, ich habe es weggeklickt und es war es, also ich weiß nicht. Eigentlich habe ich den Punkt nicht gefunden, warum man sich da aufregen müsste jetzt. Ja, es gab ja mal irgendwie auf irgend so einem Nachrichtensender, ich weiß nicht, ob es NTV oder N24 oder sowas war, gab es ja mal ein komplettes Format für so Image-Filme, wo du erst irgendwie so ein Making-of der Produktion gesehen hast und dann danach irgendwie diesen Film. Und wenn du dann irgendwie den direkten Vergleich gesehen hast zu Film und dem Making-of, war da halt auch kein großer Unterschied mehr. Ich weiß nicht, ich kann jetzt die DENIC nicht einschätzen, aber die wird wahrscheinlich auch eher behördenmäßiger organisiert sein als so irgendwie so ein durchgestyltes IT-Unternehmen oder sowas. Also ich stelle mir schon vor, dass das da alles irgendwie relativ bürokratisch ist. So hier KK-Antrag und bla und Verwaltung hier, Verwaltung da. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass die irgendwie so einen Swimmingpool im Outdoor-Bereich haben. Oder so bunte Zelträume oder sowas. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Ja. Ja. Wir haben krasse Konkurrenz heute, ne? Weil ich glaube, parallel zu unserem Podcast läuft hier die Apple Vorstellung vom neuen iPad und dem ganzen neuen Krempel. Ich weiß nicht, ob die schon vorbei ist, aber vorhin lief sie noch. Wurde das so live übertragen? Das heißt, ja, das war den ganzen Tickern bei Spiegel und überall war das drin. Und da muss ich jetzt direkt mal reingucken. Ich, nee. Doch, weil dann können wir dann ja sagst gucken. Du wieder ja, nix. Doch, dann können wir erzählen hier so, haha, guck mal, die haben das neue tolle iPad gemacht, das kaufen wir uns eh nicht. Oder haha, guck mal, alle dachten, die haben das iPad gemacht und jetzt kam hier nur das iPad GS und dann können wir lachen. Nee, das iPad kam, also das haben sie vorgestellt, das neue. Aber ich glaube, es heißt nicht iPad 3 oder iPad HD, ich glaube, es heißt nur iPad. Zumindest haben sie immer nur vom neuen iPad gesprochen, zumindest bisher. Hat irgendwie eine Auflösung von 25.000 mal 1.000, 10 Millionen Pixel. und soll wohl fünfmal schneller sein als das alte bei selber Akkulaufzeit, aber ein bisschen dicker ist es und ein bisschen schwerer. Und mehr Apple. So, ja, halt so mehr Apple. Was? Nee. Du brauchst hier, wir brauchen hier nochmal dieses, diesen Lückenfüller. Was waren das? Chips von dir waren das, ne? Chips, ja, die sind leider alle. Ich habe vorhin hier nix, nix mehr. Nix mehr. Die Pringles sind alle. Alles schon weggechipst. Ja, können wir eigentlich irgendwie so einen Werbevertrag mit den Pringles oder so machen? Also mit Pringles, sowas wie wir im Podcast, wir bei Netzgespräche, wir schwören auf Pringles. Pringles während des Podcasts oder Nee, sowas. das können wir nicht machen, sonst springt mein Werbepartner für asiatische Getränke ab, weil der exklusiv. Ja. Ja, man muss ja trinken. Wenn man Chips gegessen hat, die sind salzig. Die sind so lecker, diese Pringles. Ja, dann muss man ja was trinken. Das kann man doch eigentlich hervorragend kombinieren, ne? Das ist doch Cross-Selling. Oder Cross-Selling. wie heißt das? Ich weiß nicht. Da müssen wir einen Kollegen Tackleman fragen, mit dem ich hier die Filmdinger ab und zu mache. Der hat doch auch so eine YouTube-Show, wo sie irgendwie Zeug probieren. Ach so. Aber wir haben ja auch schon gesagt, wir müssen irgendwie. Haben die eigentlich alle keinen Job? Wer? Ach, die anderen Podcaster? Tackleman und so. Ich weiß nicht. Guck mal, die machen Frühstückscast 7:30 Uhr, 11:30 Uhr. Dann machen sie wieder wann anders irgendwie. Nee, nachmittags ist nichts. Doch, hier 16 Uhr ist Teezeit. Ah, ja, es ist Ja Samstag, soll gut, man das ja sind nicht ja sagen. alles ganz verschiedene Leute, ne? Also gut, es gibt irgendwie so den einen oder anderen, die hier und da immer mal wieder auftauchen, aber so vom Prinzip sind das ja eigentlich alles eigene Formate, so wie wir hier halt mal eine Stunde in der Woche auf dem Stream sind, hast du halt hier irgendwie die Leute von Teezeit, die halt mal samstags eine Stunde machen. Und dann gibt es halt irgendwie so die Extremo-Schicht, die hier sagt, wir machen jeden Morgen oder jeden Abend crazy shit. Ich habe neulich zu meiner Freundin gesagt, wir könnten eigentlich so einen Podcast machen. Wir legen uns einfach ins Bett. So, der fängt an, die letzten Ja, 10 genau, Minuten vorm das fängt schon mal Einschlafen. gut an, hier, da will ich zugucken. Ja, zuhören. Hören, ja. Schwein. Ja, wir Dann nennen lässt das du es Ding einfach hier, wir laufen. nennen Also, das. dann nimmst du einfach diese letzten 10 Minuten vorm Schlafen irgendwie auf, redest noch ein bisschen, bis du einschläfst. Dann schläft der ganze Podcast mit einem ein und man kann dann die ganze Nacht zuhören, wie meine Freundin schnarcht. Ach, ja, du meinst, es gibt ja so einen Einschlafen-Podcast, wo so ein Typ irgendwie entweder ein Märchen vorliest oder sonst was zum Einschlafen, aber du meinst jetzt hier so konkret einfach 12 Stunden Schnarchen, Daueraufnahme als MP3 und dann einfach, ja Ich geil, schlafe in hier. der Regel nur 6 Stunden oder so, also es Ja, wären eher 6 Stunden Dauerschnarchen. aber da guck mal, wir ziehen ja hier auch auf unsere Webseite mit den Google-Keywords wie Nudisten, FKK und sowas, Ja. Sodomie, damit ziehen wir ja die meisten Leute von Google. Ich glaube, wenn wir so einen Podcast oder wenn ihr so einen Podcast macht und nennt den irgendwie so hier miteinanderschlafen.de. Sag das nochmal. miteinanderschlafen.de. Eben war es ein bisschen romantischer. Ja, das war dann die Mikrofonposition war wahrscheinlich anders. So, ich muss ein bisschen Aber näher weißt du, dran gehen. da musst du halt auch gleich wieder Jugendschutz implementieren. Musst du gleich wieder Jugendschutz implementieren oder wirst gesperrt, weil du irgendwie den Anschein erweckst, komische Sachen zu machen. Ja, man muss ja keine komischen Sachen machen. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt drauf kommst. Ich wollte einfach nur mich unterhalten und dabei einschlafen. Du hier gleich wieder mit Jugendschutz und so. Naja, es ist, wenn. Schwein. Ja, so ist es halt, weißt doch, hier Internet, wie hieß das Regel hier? Rule 34, if it exists, there is porn of it. Kommt, glaube ich, auch irgendwie aus so einem XKCD-Comic. If it exists. Kannst du ja nach dem Cast mal googeln, nach Rule 34. Das ist schön. Ja, ne? Ja, hier Schlafcast. Schlafcast. Genau, ich mache einen Schlafcast. Da muss ich wieder die ganze Podcast-Ausrüstung im Bett implementieren irgendwie. Hast du nur so einen Quadratmeter zum Schlafen übrig? Der Rest ist verkabelt und alles voller Mikrofone. Ja, wobei, ich glaube, da reicht ja dann auch ein Mikrofon. Wir brauchen ja jetzt nur wegen unserer getrennten Gesprächssituation das Crazy Setup. Ja, das hängst du einfach so übers Bett. Ja, so schön hier Kugelcharakteristik, dass du alles einfängst und Ja. Mit uns in 5.1 einschlafen. wie ist denn das im Sommer, wenn du dann Kommt dann das Mücken. Schnarchen mal von hinten links, mal von vorne rechts? So Schlafwandelschnarchen. Was? Schlafwandelschnarchen, so läuft jemand um dich rum und schnarcht. Wie ist es dann im Sommer, wenn du die Mücken im Zimmer hast und da am Mikrofon vorbeigeht, die ganze. Ich glaube, Weiß nicht, aber ich kann mir dann würde vorstellen, ich wenn das das. Abo, dann würde ich dein Ja. Abonnement kündigen. Ach so. Ja. Würde ich dich nur Okay. im Winter abonnieren. Ja, ich glaube auch, dass wenn man das dann hört die ganze Zeit und so, dann juckt es einen die ganze Zeit, wenn man hört das dann irgendwie so. Und dann muss man sich dauernd kratzen oder so. Wenn ich schon dran denke, an so kleine Mücken, die einen um einen rumschwirren, kriege ich schon Jucken überall. Ja, ich kann ja parallel irgendwie noch den Ameisencast machen, habe ich ja Ahnung. Das ist auch wieder so eine lustige Geschichte. So irgendwie, man trifft ja immer die gleichen Leute mehrmals so wieder, sagt man, ne? Und während das irgendwie ganz vielen Leuten im realen Leben passiert, so man hat mal irgendwann irgendwas mit jemandem zu tun und dann jahrelang später irgendein blöder Zufall läuft er einem wieder über den Weg, passiert mir das jetzt im Internet. Ich hatte das letztens irgendwie, da habe ich in dem in dem Jojo-Forum, wo ich so beheimatet war, irgendwie halt mit Typen Kontakt und irgendeiner ist dann in so einem Forum, wo ich hier auf die elektrische Zigarette umgestiegen bin, mir da über den Weg gelaufen und meinte, oh cool, hier, gleicher Nick und so, ich kenne dich auch von da und da, lass mal quatschen. Und irgendwie kam jetzt heute so die Nachricht, so von dem gleichen Typ wieder, so, ja, hier, ich wollte jetzt das nächste Hobby anfangen und im Internet habe ich ein bisschen rumgesucht und da bin ich wieder über dich gestoßen, lass doch mal über Ameisen quatschen. Das ist so abgefahren, finde ich, dass dann irgendwie so die gleiche Geschichte mit dem gleichen Typ zweimal passiert. Weißt du, im kompletten Internet, wo du zu jedem Scheißdreck Foren hast, sind es genau irgendwie die drei Foren, wo man sich dann wieder über den Weg läuft. Das finde ich irgendwie lustig. Das ist mir so noch nicht passiert. Ja, das ist abgefahren. Ja. Finde ich gut, finde ich lustig. Oder ich habe so einen Stalker. Also sag ich mal lol, Da sagst du mal lol. Da sag ich mal Da lol. sag ich mal hier Doppelpunkt groß.de. Ja. Ich glaube, die meisten Leute, die LOL schreiben, die lachen doch gar nicht, oder? So Das haben ist doch wir mehr den so ein Herrn inneres Jan. Lachen. LOL ist doch mehr so ein, ich finde es lustig, aber ich lache mehr so in mich rein. Also ich meine, ich glaube, es sitzt keiner vom Rechner und ha, während der LOL schreibt. Roffel vielleicht. Roffel finde ich ja, schreibe ich immer Rolf, das finde ich cooler. Roffelkopter gibt es auch noch. Ja. Was uns ja toll zu dem Thema bringen würde, das ich neulich gelesen habe, dass du dein Heli kaputt gemacht hast. Ja. ja, ich war hier irgendwie draußen unterwegs und wollte noch so ein bisschen einschweben und testen, ob das alles geklappt hat mit dem Setup. Und dann ist es mir wohl passiert, dass ich beim ursprünglichen Montieren den ersten von diesen kleinen Servomotoren, die man irgendwie festschraubt, wahrscheinlich ein bisschen überdreht habe. Und dann ist so ein Zahn aus dem Getriebe rausgebrochen und das hast du halt nicht gesehen. Ich wollte das Ding starten und anstatt gerade hoch hat es ihn halt direkt während dem Abheben um 90 Grad rumgerissen und ist halt seitlich auf dem Boden aufgeschlagen. Oh mein Gott. Ja, es ist halt glücklicherweise auf dem Boden passiert, sodass ich jetzt nur 10 € Ersatzteile besorgen muss und eigentlich heute sie hätten eintreffen sollen, aber der Kollege von der Post es irgendwie wohl nicht gebacken bekommen hat. Und ja, da werde ich jetzt noch bis morgen warten. Dann werde ich ein bisschen Hubschrauber schrauben und dann wird sich hoffentlich mein Hubschrauber wieder in die Luft schrauben. Ja. Ja. Aber du bist schon mal geflogen und es hat Spaß gemacht, Ja, ich das war gut. bin schon einmal irgendwie, ja, ich bin schon einmal so Test geflogen. Und ja, dann aber auch durchaus irgendwie mal so auf irgendwas zwischen 20 und 50 Meter. Ich kann Höhen relativ schlecht einschätzen, aber das war schon ordentlich und es war schon gut. Ich bin da hier so auf so einen Sportplatz gedappelt und ja, ab geht's. Das ist schon spaßig. Hast du noch keine Zuschauer gehabt? Oh nee, da will ich ja erstmal keine Zuschauer, bis ich da irgendwie ein bisschen sicher bin. Auch so vom Gefährdungspotenzial versuche ich mich irgendwo hinzustellen, wo keiner ist. Ja. Drei Köpfe abgesägt mit den Rotorblättern oder so. Ja, du brauchst ja irgendwie. Entschuldigung. Ich habe ihn ja nur einmal hochgelassen, um Funktionstests zu machen, weil du brauchst für so ein Ding halt auch so eine Haftpflichtversicherung nochmal über einen Modellsportflugverein oder sowas. Aha. Weil es halt echt irgendwie gefährlich werden kann. Und deswegen, ja. fliege ich noch nicht. Hm. Außerdem ist er kaputt. Ja. Vom Testen. Tja. Tja. Hm. So, ich vergehe mich noch mal kurz an meinem Getränk hier. Ich würde gerne noch Pringles essen. Mm, die leckeren Pringles. Mm. Mm, die leckeren. Oh, die sind so gut. Ich hab ja so ein Amazon-Affiliate-Konto seit letzter Woche, wo ich mir gedacht habe, wenn ich schon hier Amazon-Links auf den, oder wenn ich mir schon die Mühe mache, um hier die tollen Shownotes mit Links zusammenzustellen und bla bla, dass wenn ich mal auf Amazon linke, lege ich da einfach meinen Affiliate dahinter. Und sollte mal einer was bestellen, was ich gar nicht glaube, weil wir eh immer nur crazy Scheiße verlinken, wie hier den Vasektomie-Übungs-Unterkörper oder sowas, dann kriegen wir was. Und dann, wenn wir was kriegen sollten über Amazon, dann kaufe ich dir Pringles und schicke sie dir. Cool. Das ist jetzt hier feste Zusage von mir. Danke. Ja, da freue ich mich. Der Witzmann, der kümmert sich um mich. Ja, hier werden die Mit-Podcaster versorgt. Ja, und wenn ich mal mehr Geld habe, dann kaufe ich mir die twitternde Personenwaage, die ich jetzt auf Hardware-Hacks von Heise gesehen habe. Baust dir eine Waage um, die twittert dann dein Gewicht sofort ins Internet. Ja, kannst du dann hier über so Dienste wie If This, Then That doch bestimmt irgendwie gleich noch so Sachen machen, wie wenn die Gewichtsdifferenz mehr als ein Kilo ist, bestell gleich mal ein Steak beim Supermarkt. Ja, genau. Ja, ist schon nicht schlecht. Das hatten sie auch, die hatten, im Moment haben sie drauf den Festplattentellerschleifer. Das ist einfach wie so eine Schleifmaschine, da hast du die Festplatten, die Platten, also die Platte auseinandergebaut, dann die sich drehenden Platten und hast einfach Schleifpapier drauf gemacht und das Ding steht so hochkant und dann kannst du es als Schleifgerät benutzen. Das finde ich auch super. Was für Ideen die Leute kommen. Ja, wir wollten ja damals irgendwie, als Unreal rauskam, hatten wir irgendwie Ideen, aus alten CD-ROM-Laufwerken so Waffen zu bauen, die diese, bei Unreal gab es so eine Waffe, die so Sägeblätter drehende geschossen hat. Dann haben wir uns auch überlegt, wie kannst du sowas nachbasteln, und die Idee fiel dann irgendwie so auf CD-ROM-Laufwerke, weil da wird die Disk ja auch hochgedreht, dann müsstest du halt irgendwie so einen Mechanismus einbauen, der die dann rausschießt, aber da haben wir leider nicht weiter geforscht. Okay, schade eigentlich, weil hätte man ja mal irgendwie so ungeliebte Kommilitonen absägen können oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube Unreal, das war sogar noch Schulzeit, wo das rauskam, oder? Also ich weiß es nicht mehr. So damals, ne? Och, das ist alles in der grauen Vorzeit. Ja, ich habe jetzt aber voll keinen Bock, über Computerspiele zu sprechen. Nee, da gibt's auch irgendwie, gibt's nichts. Nee. Ich komme nicht zum Spielen. Nee. Nee, über was würdest du denn gerne reden? Nix. Nix? Dann haben wir jetzt hier so Schlafcast. Genau. Ja. Hm. Ich guck mir jetzt. Aber meine Freundin ist nicht da, deshalb schnarcht keiner. Die schnarcht. Ach ja, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sonst werde ich im Comments wieder beschimpft. Ja komm, dann bleiben wir doch mal bei Früchten, weil ich hier gerade noch diese Mangostane-Dinger irgendwie auf dem Display habe. Und bevor wir wieder über Facebook reden, können wir uns irgendwie auch über Früchte unterhalten. Ich hatte noch was, weil du hattest ja irgendwie letztes Mal gesagt, so irgendwie, man könnte ja immer so Fragen vorlesen und beantworten. Ah ja, geil, da habe ich auch gleich noch was. Ja, mach mal. Ja. Ich hatte nämlich aufgrund deines Liedes, das du vor diesem Podcast gespielt hast, das den fantastischen Titel hat, Pups, Pups, Pups machen alle in der Badewanne. Und ich wissen wollte, ob es das schon irgendwo gibt, habe ich das gegoogelt. Ja, und dann bin ich direkt auf so Fragen gekommen wie, warum stinkt ein Pups viel ekliger, wenn man in der Badewanne sitzt? Du warst auf sowas wie gutefrage.net oder wer weiß was? Cosmic.de. Kannst du das erklären, warum stinkt ein Pups ekliger, wenn man in der Badewanne sitzt? Ich kenne das ja nicht. Warte mal, ich muss mal ganz, ganz kurz hier zur Seite. Pupst du in der Badewanne? Christian? Nochmal jetzt ganz kurz die Frage. Meine Frau war gerade hier an der Seite und hat was gefragt. Deswegen habe ich dir nur mit einem Ohr zugehört und habe kurz. Sie hat wahrscheinlich auch. Nee, hat sie nicht. Nein. Pupst du in der Badewanne? Bevor ich sage, hast du es schon gesagt, ob du es machst oder nicht? Ich habe es schon gesagt, aber das hast du nicht gehört, ne? Ich glaube, das war vor der Aufzeichnung, ne? Nee, ich habe es eben gesagt, als du mit deiner Frau gesprochen hast. Okay, also ich würde sagen, wie der Liedtitel vermuten lässt, gehört es schon einfach dazu, oder? Also ja, das war ein Ja, oder? Ja. Jetzt machen wir nicht den Politiker. Okay, ja, verstehe schon. Was hattest du gesagt? Ja, das musst du im Nachgang anhören. Oh nein. Das macht jetzt meine ganze Argumentation kaputt, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich gehen kann. Ja, und du warst hier im Internet auf den Frageportalen und die haben gefragt, warum es so ist, dass im Wasser Nein, irgendwie übler ist. Diese Pups, Pups, Pups machen alle in der Badewanne diesen Liedtitel gegoogelt und dann kam das. Dazu noch Video der Furz in der Badewanne und außerdem noch die Frage, wer findet Pupsen erotisch? Findest du Pupsen erotisch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht so wirklich. Du glaubst nicht so wirklich? Nee. Manche Leute schreiben Furz mit P, ne? Furz. Was ist denn richtig? Also, ich würde es einfach mit einem F, einem U, einem R und einem Z schreiben. Einfach so wie man es spricht, ne? Hier Furz. Einfach Furz, ne? Furz. Es gibt ja auch, genau, die Leute mit Furz, mit einem, also mit einem Pfurz. Und dann gibt es auch noch was, so Pforz. So Leute, die das mit O schreiben. Und das finde ich ganz, ganz abartig. Ich kenne auch nur Schurzen. Das ist ja noch. Das ist ja noch schon was Scheißen und Furzen. Schurzen. Gott, über was reden wir hier schon wieder? Der Fetischcast, bei dem Furzen Spaß macht. Ja, wir können ja mal gucken, wie wir den Sendungstitel gestalten. Ekelhaft. Aber jetzt haben wir schon wieder mehr Leute im Chat, ne? Solche Themen ziehen an. Ja, ja, gleich bei hier, bei Furzen ist der Stream vom Anzahl der Hörer hochgegangen und bei Schurzen wieder runter. Ach Gott, ja. Ja. Du hast, achso, nee, Pupsen findest du nicht erotisch, schon mal. Erst mal gucken, ob ich noch irgendwelche Fragen zum Thema Furz habe. Ja, Moment, da möchte ich jetzt erst nochmal deine Meinung zu haben. Zu was denn? Ja, ob du das erotisch findest. Nein. Nein. Nein. Hast du auch nur im Internet gefunden? Was jetzt? Die Frage. Die Option, das erotisch finden zu können. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ja. Das war so eine Frage. Frage im Netz. Also, solche Fragen komme ich doch gar nicht. Das ist doch vollkommen außer Frage. Du musst dir immer überlegen, wo diese Fragen herkommen. Wir haben uns am Sonntag den lustigen Spaß gemacht, zu dritt einfach mal einen Account auf wer weiß was zu registrieren. Ja, und da miteinander in den Diskurs zu gehen. Das Lustige war halt, dass dann irgendwie gleich irgendwie 15 andere mit dabei waren. Da haben wir auch die Thematik von der letzten Folge mit der hohlen Erde und den Reptiloiden aufgegriffen, haben einfach mal auf gute Frage die Frage gestellt, ob da einer Bescheid weiß, wie das ist, ob die da wirklich drin wohnen und ob vielleicht einer den Eingang vom Nordpol kennt. Okay. Und du hattest halt gleich irgendwie 20, 25 Leute in der Diskussion drin. Okay, und die haben was vorgeschrieben? Ja, also von, du hast doch einen Knall und bla, das gibt's doch gar nicht. Bis halt auch die guten sarkastischen Sprüche. Also ich glaube, da sind schon auch viele Leute mit Humor, die das ähnlich sehen und halt nur da sind, um irgendwie andere Leute zu verarschen. Ja, mit Sicherheit. Ja, der Kollege Ach, aus Quatsch, dem Chat. Quatsch, kann ich mir gar nicht vorstellen, wollte ich sagen. Ja, der Kollege aus dem Chat hier, der die Aktion mitgemacht hat, meint, er hat den Eingang inzwischen gefunden. Okay. Aber ja, nee, das scheint auch wirklich ein Gebiet zu sein, wo du wirklich kurzfristig Spaß haben kannst, weil du klickst ja halt so einen Trashmail-Account, das dauert eine Minute, dann machst du dir da einen Account, das dauert nochmal eine Minute, dann fragst du was, hast hier 10 Antworten und dann hast du deine lustigen 5 Minuten gehabt und weg. Das ist, ja, während YouTube ja inzwischen irgendwie so passiver Medienkonsum wie früher Fernseh, wir lassen uns vom Sender berieseln, hast du da noch harte interaktive Action. Ja, das stimmt. Ja, so Text-Adventure 2.0. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, welche Frage schreiben wir jetzt rein? Ah, ich sehe gerade, dass das irgendwer noch auf Twitter verlinkt hat und das noch ein bisschen rumgegangen ist. Ja, cool. Da muss ich selber noch mal googeln nachher. Ja, verlinkt das mal. Ja, mal gucken, ob es das noch gibt. Ich glaube, die speichern ja irgendwie ewig. Kann ich das nochmal hören? Pups, Pups, Pups machen alle in der Badewanne? Nee, da muss ich jetzt am Setup rumschrauben, das will ich Ach so, jetzt nicht. Achso, mehr bloß die Finger weg. Nee, das kannst du nachher nochmal. Na bloß, Vektor. Wobei wir ja jetzt konstant sind, inzwischen. Inwiefern? Ja, so mal kurz leise, kurz lauter, aber der Rest geht ja. Ja, glaube, keine Ahnung. Erstaunlicherweise keine Veränderung im Setup seit letzter Woche. Ja, Langsam, stimmt. weißt du, professionell, wie vorhin gesagt. Stimmt alles. Meister auch, weil wir haben ja keine Vorbilder. Sind wir jetzt die professionellen Meister des Podcasts? Ja, Ja. Das du, ist ich deutschsprachigen Podcasts. bin ja nur passiv, bitte. Du bist hier weniger, das würde ich gar nicht sagen, dass du hier passiv bist. Ich bin ja nur so, Nee, nee, gar ich nicht mal rede ja hier. nur nach dem Mund. Nee, ich habe hier, wann ist denn das? Gestern oder vorgestern ist es gewesen? Da habe ich einfach mal so ein bisschen, als ich auf meinem Tablet rumgebastelt habe, ich mal bei Google Plus irgendwie die Fotos, die da automatisch vom Handy, wenn du das aktiviert hast, hin hochgeladen werden, mal angeguckt und da habe ich gesehen, hier das allererste Foto von dem komischen Kram, den ich hier aufgebaut habe, mit Mikrofon und Mischpult und bla, wo ich geschrieben habe, ah ja, hier, jetzt habe ich mal Podcast-Setup am Start und kann irgendwas machen. Und ich glaube, der zweite Kommentar war direkt von dir, Jon, mit wem redest du denn? Und ich meinte dann wohl darauf, ja, gucken wir mal und machst du mit? Und du, ja, und seitdem machen wir das hier. Also das war schon voll die spontane, geile Aktion, muss ich sagen. Ich kann dir den Link zu der Diskussion oder zu dem Bild nochmal schicken. Fand ich wirklich schick so jetzt, wenn man das Ganze irgendwie ein gutes Dreivierteljahr später einfach mal betrachtet. So, das Bild war aus dem August, da haben wir Das auch, ist schon glaube ein ich, angefangen. Dreivierteljahr. Ja, wir haben im August angefangen. Das ist erstaunlich, ne? 8 Monate, Ja. ey. Aus, boah. Das musst du dir mal überlegen, weißt du, du kannst dir hier die Folgen runterladen und du kannst einen kompletten Tag ohne Pause durchhören, über 24 Stunden. Ja, Das ist du kannst. schon cool. Wenn wir das jetzt noch durchhalten, bis wir Rentner sind, dann haben wir voll den Nachlass für die Nachwelt, für unsere Ja. Kinder. Ich bin gerade schon dabei, die ehemaligen Folgen alle nebenbei ein bisschen auf archive.org zu sichern, dass wenn hier irgendwie mal wirklich was passieren sollte oder auf dem Server oder sonst was, dann hat man das da zumindest irgendwie nochmal. Okay. Ja. Ich würde hier auch ganz gerne, ich muss noch mal ganz kurz den Chat instruieren, dass wir hier so ein Pad am Start haben. Und das würde ich gerne noch mal verlinken, weil ich nachher für die Shownotes mir den ganzen Kram gerne aus dem Chat rausholen würde, aber mit dem blöden Web-Client kann ich dann nicht mehr ganz hochscrollen. Deswegen, wenn ihr hier so Links habt, wie das von eben, wäre das total toll, wenn ihr das kurz hier so da reinschreiben könntet, wo ich das gleich hin mache. So, herzlichen Dank an die Schattenredaktion. Schattenreaktion, Die ohne schlecht. Schattenredaktion. Ich werde jetzt schon wieder panisch, weil die ganzen Leute im Chat, es werden immer weniger. Da werde ich total unsicher. Nee, Oh Gott. das sind doch gar nicht wenige. Das sind doch nur, du Ich musst finde das sehen. alle voll Nee, nee, scheiße. das ist doch hier verbunden gleichzeitig mit dem anderen Chat. Und wenn da die Sendung aufhören sollte bei den Kollegen drüben und die Leute gehen einfach raus, fliegen die bei uns aus dem Chat auch raus. Und dann sieht es so aus, als hätten die alle gar keinen Bock mehr. Alles toll bei uns hier. Wir haben unsere drei Chatter, unsere fünf Hörer. Da ist schon wieder einer weg. Also, die kommen jetzt wahrscheinlich auch alle rüber, weil die drüben fertig sind. Das heißt, man muss mal einfach in einen anderen Chatraum gehen und da Werbung machen und dann kommen die hier alle her und dann sind wir jetzt voll gleich die Helden. So, die professionellen Meister des Live-Podcasts, des deutschsprachigen Ja, Live-Podcasts. Deutsch. Ey, du hast mir noch kein Headset drüber geschrieben. Aber ich brauche ja auch gar keins mehr. Ich höre mich doch jetzt gut an, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ein Headset dann noch wirklich so viel ausmachen würde, weil dein Mikro ist ja eigentlich ganz gut. Du bist halt ein bisschen dumpf, aber das ist deine Stimme. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen so und habe so einen kratzigen Sound. Es gibt einfach so mikrofongeeignete Stimmen und nicht mikrofongeeignet. Du bist relativ dumpf. Ich weiß nicht, ob das einfach, vielleicht würde es bei dir helfen, wenn man so ein total hohes, billig 5-Euro-Mikrofon hinlegt und dann ist es neutralisiert, aber ich habe da absolut gar kein Problem. Ich kann auch mal so den Puschel hier, den Puschel abmachen. Vielleicht ist er dann anders. Wenn du es schaffst, ohne Puschel nicht drauf atmen zu tun. Ja, keine Ahnung, das müssen wir Zu probieren. tun, was denn das hier überhaupt? Zu tun. Zu tun, drauf atmen zu tun. Der Podcast zum Zuhören zu tun, während die Podcaster miteinander reden tun. Ja. Ins Internet. Was ist jetzt falsch dran? Weiß nicht. Tun finde ich nicht gut. Ja. Ich bin eher so der passive Typ, weißt du, tun ist nichts für mich. Also, mehr so der Projektmanager. Ho, ho, ho. Ach, bist du ja auch, oder? Ja, Ah, ja, so halb. Entschuldigung. Und wie ist es so? Projektmanagen? Macht Spaß? Ja, das ist alles geil. Also ich bin voll zufrieden mit dem, was ich mache. Cool. Ja. Das ist gut. Das hört man selten. Ja, das, ach, ich glaube, das hört man selten, weil es einfach in ist, sich zu beschweren. Und weiß nicht, wenn man kein Leben und keine Freunde und sonst was hat, dann beschwert man sich über den Job. Das ist jetzt eine harte Aussage. Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich generell wenig mit Leuten zu tun, die so über die Arbeit abkotzen. Ich weiß Das ist nicht, doch ob gut, das spricht für irgendwie eure so eine Firma. Sache. Nein, das hat ja jetzt nicht nur Oder du was hast nur damit zu tun. arbeitslose Freunde. Nö, Arbeit, da kann ich jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Habe ich seit 5 Jahren nicht mehr gemacht. Nö, Gemacht, hier, tun. mittags arbeite ich RTL und am Ende kriege ich Kohle vom Abend, passt schon. Nee, Ach, aber jetzt, oh, was? wie gesagt, Jetzt. ich glaube, das ist eher irgendwie so eine Typsache und jetzt gar nicht so am Job fest, weil das hängt ja jetzt nicht nur irgendwie damit zusammen, dass ich jetzt sagen würde, ich höre von den Leuten von meiner Arbeit nicht, dass die keinen Bock oder viel Bock auf ihren Job haben, sondern so auch eher im Privatumfeld oder sonst was. Von daher glaube ich, das ist einfach, entweder bist du so ein Mensch, der ist zufrieden, oder du bist so ein Mensch, der ist nicht zufrieden. Es gibt immer so die zwei Kategorien im Leben. Ja, alles nur 1 und 0. Ja. Ja. Oh fuck, mir ist mein Fuß eingeschlafen. Ich muss hier mal die Sitzposition wechseln. Tu das. Ja, der Podcast, wo Körperteile einschlafen. Wir Das hatten machen wir so. letztes Mal schon. Ja? Oh, das ist brutal. Aber da können wir hier zu, wie viel Prozent ist so ein Fuß? 10%. Da haben wir jetzt zu 10% schon mal dein Konzept eines Einschlaf-Podcasts. Oh, fuck. Dein Fuß ist doch nicht 10%. Was hast denn du für einen Fuß? Kennst du dieselben Obwohl, das kann ich, das kann ich, Fußkrankheiten? das kann ich, ja, ich kann das ja bestätigen. Ich glaube, das ist noch nicht mal gelogen. Wenn du so einen nassen Fußabdruck machst, dann sieht es ja aus wie eine Kartoffel und nicht wie ein Fuß. Du hast doch so einen Senkfuß. Ich habe so einen Senkspreiz-Knack-Plattfuß. Ja, So, alles ja. zusammen. So Donald Duck-Fußabdruck. Aber. Nee, ich muss hier, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz. Ach, das geht nicht, ich muss mich mal hinstellen. So. Bis hier wieder Blut im Bein ist. Ich darf mich nicht mit den komischen Badelatschen im Schneidersitz hinsitzen. Die pressen irgendwie das Bein ab. Das ist nicht gut. Was ist denn Einschlafen? Ist Einschlafen Blutunterversorgung oder ist es so Nerveneinklemmgeschichte? Oh mein Gott, ich hätte jetzt gesagt Blutunterversorgung, aber nagel mich nicht drauf fest. Meine Frau guckt hier rüber und meint, das ist Gefrierbrand. Gefrierbrand? Gefrierbrand im Bein ist wie einschlafen. Okay, das war eine These. Also Geht's, ja? zumindest fühlt es sich so an, wie Gefrierbrand aussieht. Also Ja. da sehe ich zumindest schon meine Halbassoziation. Aber geht's denn? Soll ich mal pusten? Oh, was willst du pupsen? Pusten. Nee. So, der Chat sagt, während ich hier stehe, unterhalte ich mal, der Fuß schläft ein, wenn man mehrere Nerven, die in den Fuß führen, so abgeklemmt werden, dass sie ihre Reize nicht mehr weiterleiten können. Boah, Nerv abgeklemmt. Wie Nee. oft man sich schon Nerven abgeklemmt hat. Ich glaube, das ist eher so eingeklemmt, oder? Weil so abklemmen ist ja eher so, weiß nicht, so Seitenschneidermäßig. Hier, ich hab das Telefon abgeklemmt. Ja, das ist richtig. Knack, Fuß weg. Der Podcast der Nerven abklemmt. So viele Titel wie heute hatten wir noch nie, ne? Ja, wir können hier kreativ irgendwie, wir holen uns so ein WordPress-Plugin, was die Titel durchrotiert. Ja, oh Christian, es sind schon wieder weniger Leute geworden. Nein, es sind mehr Leute geworden. Nee. Doch, doch, der Chat, das sind alles nur Bots und Spam-E-Mail-Verschicker hier. Wir achten nur auf die Hörerzahl und die Hörerzahl, das ist das einzig Wichtige. Okay. Bis zu Chat einer hier. Stunde kann es dauern, bis sich der Nerv wieder erholt hat und das pelzige Gefühl, versteht das pelzige Gefühl? Pelzige Gefühl? Ich hätte es nie mit pelzig geschrieben, beschrieben. Nee, ich hätte es auch eher so, weiß nicht, Zitterkribbel irgendwie. Das trifft schon sehr genau. Mir sind mal, ich saß mal im Schneidersitz, mir sind beide Beine eingeschlafen. Ich habe nichts, also hab nichts davon gemerkt. Die Tür hat geklingelt, ich bin aufgesprungen. Längs auf die Fresse gefallen. Ja, ein Bild für die Götter. Und dann bist du nach vorne gerobbt oder was hast du gemacht? Ich weiß es nicht, aber es war wirklich so ein bisschen wie, bei welchem Film ist denn das, wo der Typ auf einem Skateboard so durchrollt, kann nicht mehr gehen, kann nicht. Keine Ahnung. Was passiert, wenn einem das primäre Geschlechtsmerkmal einschläft? Das weiß ich nicht, aber in der Schule, in einem Lateinunterricht ist mir mal der Arsch eingeschlafen. Das passiert fand ich auch irgendwie. Echt, das habe ich seitdem noch nicht wieder gehabt und habe ich seitdem auch noch nicht gehört. Ich bin nur auf der Arbeit eingeschlafen, das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin öfter mal im Suppenkoma irgendwie, ich esse falsch mittags. Und das ist so, wir haben so ein Großraumbüro und da sieht man das schon, wenn einer irgendwie so wegkratzt, was eigentlich nie passiert. Ich bin halt so ganz kurz so im Sekundenbereich irgendwie weggepennt. Und das kennst du, wenn die Augen so anfangen zu zittern und zu wackeln und du kannst sie kaum noch irgendwie aufhalten. Und ja, das kenne ich. Und dann passiert das und du deine Augen gucken in alle Richtungen, nur nicht auf den Monitor und dann irgendwie, dann ratzt du kurz weg. Und dann, manchmal hat man das ja, dass man im Schlaf so zusammenzuckt. Und ich bin halt relativ schnell wieder zusammengezuckt, hatte die Maus aber noch in der Hand und es machte dann so ganz laut im Büro. Tang, die Maus auf den Tisch gehauen. Und dann merkst du es, oh Gott, ich bin gerade eingepennt, ich habe gerade die Maus auf den Tisch gehauen, irgendwie hat jemand geguckt jetzt. Dann habe ich noch so getan, als ob ich mich voll ärgern würde über irgendwas. So, oh, was ist denn das hier? Und die Maus rumgeschoben und nochmal gemacht. Ja? Dass da bloß keiner auf die Idee kommt, dass ich gerade voll eingepennt bin. Ja, mein Cousin, der war mal irgendwie auf einer Veranstaltung, ich weiß nicht, was das genau war, aber da war wohl so irgendein Werbemarketing-Typ von einer Getränkeverpackungsherstellungs-Marktführermarke. Und der hatte. Was war das jetzt für ein Wort, sag das nochmal? Getränkeverpackungshersteller. Oder ja, kombiniert halt noch mit führender Marke. Und irgendein Marketing-Fuzzi, der halt einen Vortrag über weiß nicht was gehalten hat. Das waren irgendwie so versilberte, bla, neue Antiseptik, irgendwas. Und der Typ hatte halt irgendwie Narkolepsie. Das ist diese Schlafkrankheit, wo du immer wegratzt. Und das war halt nicht so ausgeprägt, wie du es aus irgendwelchen Filmen kennst, aber der stand halt auch vorne und hat versucht, seinen Vortrag zu halten und ist dann halt immer so im Abstand von 1-2 Minuten halt so für so eine Sekunde einfach weg gewesen, so mitten im Satz so ja und dann weiter. Und er hat auch gemeint so, es war halt voll schwer, da sitzen zu bleiben und irgendwie nicht der Situation unangemessen zu reagieren. Ich weiß nicht, mir fällt das immer schwer. Dürfen solche Leute eigentlich einen Führerschein haben? Ich glaube nicht. Also so, es gibt ja diverse Beschränkungen, die schon anfangen bei Brillen und sonst was und weitergehen zu, ich weiß gar nicht, irgendwie, was ist es denn, wenn du nur einen Arm hast, dann gibt es halt auch sinnvollerweise eine Beschränkung, dass du, ich glaube, entweder nur Automatik oder auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wie das ist. Aber da gibt es auf jeden Fall was. Ich denke schon, dass es irgendwie Beschränkungen gibt. Man muss immer ganz laut Musik hören, verordnet. Im Auto, wo er nicht einschläft. Es gibt ja für, was war das denn? Ich glaube, für Trucker oder sonst was habe ich das mal gesehen in irgendwelchen Ami-Shops. Das sind so, wie heißt der? Nap-Stop heißt der, glaube ich. Das ist so ein Gerät, was du dir irgendwie auf den auf dem Kopf fixierst mit so einem Gummiband, ne? Und das hat wie die Telefone so einen Bewegungssensor für alle drei Achsen. Und wenn steckst du halt irgendwie in, ich glaube, dieser Messer sitzt irgendwie so in der Nähe vom Ohr. Und wenn dein Kopf zur Seite wegkippt, so wie wenn du einschläfst, fängt das Ding irgendwie so an zu piepsen. So dass du halt gleich wieder aufgeweckt wirst von dem Ding. Ich weiß nicht, ob das der reelle Einsatz oder der geplante Einsatzzweck war. So hier, wir ziehen das dem Trucker auf und dann kann er 56 Stunden durchfahren und schläft nicht noch schon nach 48 ein. Ja, gibt's noch mit so Plug-ins, wo du so einen Taser am Pimmel hast. Ja. Ja. Brauche ich auch für einen Podcast. Was denn? Den Pimmel-Taser? Ja, genau. Kannst du. Dieses Gerät, Mensch. Ja, das können wir dann hier an. Das tun wir direkt an den Chat verknüpfen und jedes Mal, wenn einer Scheiße labert von uns, kann er getasert werden. Oh, das wäre auch super. Ja. Ja. Das wird schon ziemlich oft passieren. Dass wir getasert werden. Ja. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Dann hören wir einfach auf zu streamen, dann werden wir auch nicht getasert. Das ist richtig. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich dachte nicht, du meinst nicht gegenseitig, du meinst vom Chat. Ja, natürlich. Ach so, nee, da bin ich irre. Ja, aber die geben uns ja auch tolle Links und so, dann dürfen die auch mal tasern. Ja, ich bin nur noch getasert. Das ist ja Selbstmord. Bist du feige oder was? Nee, können wir machen. Okay, dann, ich habe ja hier schon das wilde Mischpult-Setup, dann zieh du mal nach mit Taser-Setup bei dir. Ich werde Und mir wenn's die funktioniert, heiße dann, wenn's. Hardware-Hex-Festplatte zum Schleifen nachbauen. Ich werde meinen Kopf dort einspannen und dann kann man mich schleifen, wenn man möchte. Wir machen so einen Torture-Porncast, wie, weiß nicht, bei der ersten Futurama-Zelle gab es doch diese Suicide-Zellen, Ja. wo du reingehst und die Todesart wählen konntest. Ja, genau. Ja, wir kombinieren das so ein bisschen hier Futurama-Todeszelle, ein bisschen Saw, ein bisschen Human Centipede und das Ganze als Podcast an. Sag mal, was für einen Einfluss haben wir eigentlich mit unserem Gebrabbel auf die Leute? Wenn ich hier so in den Chat gucke, das erste, was ich lese, ist Bombe, Atom, Osama, drüber ficken Hitler-Schlampe. Ja, die wollen das sagen, damit wir dann getrackt werden vom BKA und die dann bei dir klopfen. Du bist Ach drauf so. reingefallen, haha. Und das ist mein Penis. Server. Ficken Hitler-Schlampe, okay. Ja. Die klopfen nicht, ne? Ja. Hast du einen Film geguckt? Nee, einen Film gemacht. Ja, Nee, aber nur Musik für. ja, Aber Film geguckt, das hatten wir nee. schon, ja. Film geguckt, müssen wir überlegen. Nee, ich habe nichts. Ich habe das Ende von Der Krieger und die Kaiserin gesehen. Ich fand das sehr schlecht. Die Wanderhure hast du nicht gesehen? Nee, wollte ich, habe ich verpasst. Okay. Du wolltest wirklich. Das war aber die Rache der Wanderhure, Die oder? Rache der Wanderhure. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nur auf Twitter gesehen, dass es irgendwie rumgegangen ist und die Filmtitel mit der Wanderhure drin gemacht haben. Und dann kam so die, weiß nicht, die Rückkehr der Wanderhure oder die Wanderhure schrillig zurück. Die Wanderhure und der Tempel des Grauens und so weiter. Ganzen Tag. Okay. Deswegen das ist bei mir irgendwie so ohrwurmmäßig drin geblieben. Um was geht's da eigentlich? Chat sagt, vier Fäuste für eine Wanderhure. Ja. Schwein. Also nee, Nee, jetzt wird's mir. Guck ja, dir das mal an, was die hier genau. schreiben, Ja, Christian. wenn das so Das, das weitergeht, dann geht müssen wir hier doch noch nicht. 3 Minuten warten, bis wir den Podcast veröffentlichen. Weil Echt? hier im deutschen Internet na, erst ab 22 Uhr ficken sagen. Ja. Ja. Es war jetzt aber zu früh, oder? Ja, wir haben ja noch vor 10 jetzt. Wir müssen da noch so eine Warnung drauf. Und du kannst nachher noch so eine Warnung ansprechen. So, sollten Sie sich im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden, empfehlen wir eine Konsumierung des Podcasts nur ab 18 Jahren nach 22 Uhr. Oder wir schneiden das jetzt einfach raus, weil dann brauchst du es nicht nochmal zu machen. Genau. Ja. Oh, ich weiß voll nichts mehr, Christian. Du weißt voll nichts mehr, das Ich Ding weiß ist, voll nichts dadurch, mehr. dass wir heute verzögert sind, sind wir genau an der Zeit, wo wir Schluss machen. Ja, Aber das ist jetzt wir haben, ich habe ja hier jetzt den Druck, ne? Ich habe den, Routine. ja, Ja, aber, was? weißt du, ich habe den Druck, ich sehe die Statistiken hier und seit diese anderen Leute da nebenan mit ihrer Sendung zugemacht haben, gehen unsere Zahlen der Live-Hörer unwillkürlich in die Höhe. Ach so. Ja. Das heißt, eigentlich müssen wir noch voll auffahren jetzt. Eigentlich müssen wir jetzt noch Mal voll voll auf die auf. Kacke hauen Ja, und jetzt. nochmal hier so Party. Verdammt. Wir fangen einfach nochmal vorne an. Guck mal, Tom hier. Ich habe so ein Mangostinsaft heute. Der ist Was jetzt für ein leer. Saft? Hier so ein. Ach, Mangostane. Entschuldigung, ich habe die Ach englische so. Mensch, was ist denn Produktbezeichnung eine Mangostane? verwechselt. Ich kann mir vorstellen, dass es aussieht wie ein Känguru-Hoden. Wie haben die Australier das nochmal? Was? Wie haben die Australier irgendwie, wie nennen die ihre Kängurus nochmal? Weiße Lampe. Ja. Komm, dann machen wir nochmal mit Früchten. Was für eine Frucht findest du toll? Hm. Was? Einfach nur so hier Frucht. Erdbeer, Himbeer oder eher Seebär. Was war bei Tutti Frutti deine Lieblingsfrucht? Das habe ich nie geschaut. Das hast du nie geschaut? Auch nie mit dieser 3D-Brille. Stimmt, das war ja damals, ne? Die Einführung dieser Dinger. Ja. Ich muss zugeben, ich habe das mal gemacht, und zwar genau da, wo hier diese 3D-Pillen rauskamen, weil halt hier so Technik-Nerd und so, ne? Aber das war scheiße. Das war sowohl von der Programmgestaltung als auch von der schauspielerischen Qualität der Darstellerinnen bis hin zu den 3D-Effekten. Nichts für mich. Tutti Futti. Mhm. Nur ein Hugo, ja. Egon Balder, den finde ich immer noch cool. Der hat schon irgendwie so eine coole Sau und ist heute auch immer noch cool. Ja, der war neulich bei Neo Paradise. Ich glaube, der scheißt auch wirklich auf alles. Wenn ihm irgendjemand nicht passt, sagt er das auch. Der ist schon ziemlich cool. Ja, der hat sich sein Nest halt gemacht, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, irgendwie Samstagnacht hat er produziert, ne? RTL Samstagnacht, glaube ich, und damit halt sicher, kurz Kohle gemacht. Ich glaube, der produziert alles Mögliche. Schatten, Medienmensch, mittlerweile. Der ist schon sehr cool. Ach so, aber Neo Paradise auf ZDF Neo. ZDF Neo, obwohl ich ja irgendwie immer so ein, ja, wo ich immer gern gelästert habe über die kleinen Spartensender und immer gesagt habe, wieso leistet sich das Öffentlich-Rechtliche so viele Spartensender mit 500 Zuschauern? Usern wollte ich jetzt schon sagen. ZDF Kultur, ja, wo Neo Paradise läuft, hat jetzt eine neue Sendung mit Charlotte Roche und Jan Böhmermann. Das ist so eine Talkrunde. Ja, da haben wir jetzt mal die erste Folge geschaut. Das war richtig gut. Ich habe ja, nachdem du hier das Neo Paradise empfohlen hast, habe ich das mal rein. Ficken. Jo, ach stimmt, nach 10, ne? Ist nach 10, ja. Ja, ja, ich würde weiter. Jetzt sagen, du mich auch, aber nein, danke. nachdem du das Neo Paradise ja geteasert hast, habe ich das in der Mediathek angeschaut und das war genau die Folge, wo irgendwie die beiden da waren und ihre neue Show vorgestellt haben. Ja, genau, deshalb kamen wir da auch drauf. Ich bin da ein bisschen vorbelastet irgendwie, weil den Böhmermann, mit dem komme ich irgendwie nicht klar. Der ist so Radiofritze auch. Also der macht hier parallel wie der Holgi bei der Late Line irgendwie einmal in der Woche abends so Hörertalk, wo halt auch Leute anrufen können und irgendwie entweder über ein Thema quatschen oder auch so freie Themenwahl. Und ich finde den total scheiße, den Typ. Also gut, ich bin jetzt irgendwie so den Stil vom Holgi bei dem Talkradio gewohnt, so irgendwie lange Gespräche mit viel Abgeschweife und hier und da. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den gehört habe, der hört dem anderen Typen ein bisschen zu, versucht irgendwie einen Aufhänger auf irgendeinen schlechten Witz von ihm selber zu finden und dann ist irgendwie Gespräch fertig. Da kam ich gar nicht mit klar und da habe ich mal 2 Folgen gehört und seitdem ist der irgendwie so in der Schublade wie auch, nee, Karl Dall ist noch cool. Der ist noch irgendwo unter der Karl Dall-Schublade. Okay. Für mich und die andere, die ist aber cool, die mag ich irgendwie. Die finde ich lustig. Die Charlotte Roche? Ja, ja. Die mittlerweile Bestseller-Autorin mit Feuchtgebiete und hier, wie heißt das andere noch? Schwanzvergleich. Nee, Wie heißt denn das andere jetzt? Feuchtgebiete und? Ich sag's hier. Dir. Ich könnte mal gucken, weil ich habe es noch ungehört auf dem Handy liegen. Feuchtgebiete unten. Irgendeiner sagt hier, dass wir den mobilen Stream für unsere mobilen Zuhörer nochmal anmachen sollen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich denke, das geht alleine. Schoßgebiete, genau, richtig. Ja. Ja. Das erste habe ich irgendwie mal gehört als Hörbuch. So, hast du es komplett durchgehört? Über mehrere Anläufe verteilt, ja, aber nicht am Stück. Ich habe mal kurz reingelesen, ich war total irritiert, abgestoßen. Also, nee, abgestoßen kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt auch sonst irgendwie, ich bin ja jetzt nicht hier so weich in der Richtung, aber Ich fand das, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich dachte mir, was will die mir denn sagen? Ja, die will einfach sagen hier, ich weiß, nee, ich weiß, was es alles gibt. Irgendwie Ja, so. komisch. Nee, auf jeden Fall, die Sendung fand ich gar nicht schlecht. Und ja, ich muss dir recht geben, der Böhmermann ist ein bisschen arrogant und meint voll, er wär's. Aber ich glaube, das gehört irgendwie zu seinem Konzept dazu. Und das zieht er ziemlich rigoros durch und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, da ist die Frage, wie viel davon irgendwie der dargestellte Charakter und wie viel der echte Charakter ist. Ne? Es kann ja sein, dass er voll die coole Sau ist und sagt hier nur, ja, ich spiele jetzt die Rolle und da bin ich halt der Asso und Ja, zieht es halt ich. irgendwie so durch. Ich meine, so Leute wie so Atze Schröder oder sowas machen das ja auch als Kunstfigur, weil ohne Perücke will er ja noch nicht mal, dass er im Internet gesagt wird, wie der Typ heißt. Ja, aber ich glaube, Atze Schröder, ich meine, der ist ja ein sympathischer Proll. Ich glaube, dass er auch so ganz sympathisch ist. Bei dem Böhmermann bin ich mir echt nicht sicher, ob der privat nicht auch so irgendwie ist. Ja? Also ich denke schon, dass du sowas irgendwie nur so rüberbringen kannst, wenn du auch ein bisschen so bisschen so den Charakterzug hast. Was ich aber für den nicht schlimm finde, der macht es eigentlich ganz gut. Irgendwie ergänzen die beiden sich gut. Sie so ein bisschen ruhiger, aber trotzdem relativ frech, dreist, nee, nicht dreist, also schon so ein bisschen, also auch nicht gerade irgendwie in Grenzen. Und er, der halt total Amok läuft in der Sendung. Und das finde ich, also fand ich gut, fand ich echt, die Gäste waren interessant und mal gucken, was da noch draus wird. Also ich fand es echt, ach, heute kommt ja wieder Neo Paradise, fällt mir gerade auf. Nee, heute ist Mittwoch. Ja, wir sind heute wieder im regulären Sendeschema. Stimmt, oh, ich werde ganz doschen. Ich habe es nämlich gerade schon wieder gesehen, hier Donnerstag, 21 Uhr, Netzgespräche. Ja, das ist. Steht ja noch da, das muss man geändert haben. Ja, aber wir haben es ja auf der Webseite stehen hier regelmäßig, unregelmäßig. Ja. Von Oh, daher Leverkusen 6:0 lese ich gerade. brauchst jetzt gar kein Fußball mehr zu gucken, wenn du es live zurück hier übers Internet erstattet bekommst. Ja, aber wir machen ja nicht mehr Montag, sonst hätten wir alle zusammen Eintracht Frankfurt gucken können. Da sagt keiner mehr was dazu, oder? Ja. Nee. Nee, Ist hier ich zumindest irgendein nicht. Eintracht-Fan im Chat? Hallo? Hörst du das Hallo? Schweigen? Hallo? Ich glaub, Fußball und Podcast steht sich irgendwie komplementär gegenüber. Okay. Du bist der Einzige, der das irgendwie verbindet. Denn, Komplementär. ja, so. Sagt man das so? Gegengerichtet, entgegen, so wie bei Komplementärfarbe, so die gegenüberliegende. Komplementärfarbe kennst du aber. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob du wirklich komplementär meinst. Ja, meine ich. Okay, gut. Ich hatte das irgendwie als anders im Kopf. War. Na egal. Fortuna Düsseldorf, bitte, ja. Also bevor du dich jetzt hier Das mit Stadion, das virtuellen Stadion, Leuten das über Stadion hätten wir ja fast irgendwelche abgefackelt neulich. Ja. Ganz froh, dass es noch steht, du. Was? Wobei, Fußball würde ich nochmal aufgreifen, weil ich habe ja gar Da nichts war ich mit im Fußball. Stadion, es war kein Elfmeter. Das wollte ich jetzt hier nochmal gesagt haben. Ja, so, Fußball hier, da Hier, habe ich ja gar. was bitte? Ja, was bitte? Also hier, ich habe damit ja gar nichts zu tun und kenne mich damit Gesichtskirmes. nicht Gleich ist aus. wirklich Gesichtskirmes da drüben, du. Ja, komm du mir mal hier hin, du. So. Versuch das mal. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Drecks Eintracht-Fan, ich raste aus. Ich rast aus. So, Christian, beruhig ich dich stehe mal da und find jetzt deine rüber. Ich eigene stehe da jetzt Überleitung. rüber. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ich habe mich abgeregt. Ja. Fußball würde ich noch aufgreifen, weil da habe ich keine Ahnung, aber da bin ich irgendwie hängen geblieben, als ich im Fernsehen durchgesappt habe, lief da mal so eine Doku über die weltweit krassesten Hooligans. So, wo halt Typen irgendwie zu spielen in Südamerika sind, so nach, weiß nicht, Brasilien und Ecuador und sonst was. Und halt geguckt haben, wie die. Was denn jetzt? Fuck, was denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ach, der Stream. Nee, nee, da gucke ich nicht drauf. Der Was? schellt in die Höhe. Sind die Ja, ganzen hier, Düsseldorf-Fans Fußball, jetzt hier, das sind jetzt hier? die ganzen Hools, die haben gecheckt, wie du dich beschwerst. Die versuchen dich jetzt hier entweder zu de-dossen und rauszukicken. oder die peilen nicht aus und holen nicht alle. So, jedenfalls ist der Typ halt irgendwie durch Südamerika auf Fußballspiele gegangen, halt auch dann auf so Endspiele oder Halbfinale oder sonst was, wo es halt um viel ging, und hat so das Hooligan-Wesen in anderen Ländern beobachtet und haben sich halt irgendwie die krassesten Länder ausgesucht. Und das war halt irgendwie total heftig. Da war so ein Spiel zwischen Rio de Janeiro und São Paulo. Und die Fans von São Paulo sind dann mit dem Bus zurückgefahren und die haben dann so gemeint, ja, jetzt haben wir hier die Stadtgrenze von Rio überschritten und jetzt sind wir draußen auf dem offenen Land und hier müssen wir halt ein bisschen aufpassen, weil die fangen uns immer mal so ab. Und während er halt geredet hat, wurden sie von so einem Pickup überholt, wo hinten zwei Typen drauf standen und mit Gewehren auf den Bus geschossen haben. Das war ein richtiger Enthusiasmus. Ja, aber echt mal richtig heftig. Und auch so die Fankurven, die du gesehen hast. So, ich habe zwar ab und zu mal hier bei EM oder WM so gesehen, wie da so ein bisschen Action ist mit Fahne und vielleicht ein bisschen Rauch oder sowas, wobei du ja die Pyrotechnik hier gar nicht so wirklich reinkriegst oder kontrolliert wird oder sonst was. Ne? Da hat halt einfach mal die komplette Kurve gebrannt und geraucht und das sind Flaschen rausgeflogen. Und als das Spiel fertig war, ist so die komplette Fan-Block-Dingens halt auf das Spielfeld draufgerannt und halt versucht, die Gegner irgendwie in den Arsch zu treten, auf die Fresse zu hauen. Also das war echt, das war so Krieg. Man sagt ja immer so Fußball, Krieg, ja, aber da hat es halt echt mal gepasst. Ja, klar. Das gibt's ja oft. Ich habe mal so eine BBC-Serie gesehen, da ist der Reporter in die größten europäischen Städte und hat sich dort die Derbys angeschaut. Derbys sind ja immer ganz, ganz beliebte Ausschreitungsphänomene. Und sowas wie so 1. Mai in Berlin. Wo die da, ja? Also nur in Größe halt. So krass war das jetzt. Bitte? Sowas nur in Größe oder wie? Hä? Nee, also Derby, Fußball-Derbys. Ah. Also wenn irgendwie Beşiktaş Istanbul gegen Fenerbahçe Istanbul spielt. Und da war dann halt in der Türkei gewesen, hat sich das angeschaut. Und also das Spiel hat angefangen, das ganze Stadion ist fast explodiert, es war so laut und eigentlich hat hier nur jeder rumgeschrien. Und es ist halt so, dass jedes Mal, wenn die Fans von Fenerbahce ins Beşiktaş-Stadion gehen, sind die halt komplett so abgeriegelt, die sind in ihrer Gästekurve, Netze von oben bis unten, dass da keiner was raus oder reinschmeißen kann. Das erste, was die machen, rausgeschleust auch, ne? Ja, genau, das ist ja hier auch so. Ja. Und dann das erste, was die machen, wenn die da reingehen, die reißen alle Stühle raus. Alle Sitzplätze, die werden erstmal komplett rausgerissen. Und wenn die halt, wenn es das Spiel halt in der anderen, ach Gott, was rede ich denn? Wenn das Spiel dann entsprechend bei Fenerbahce ist, dann machen das die Beşiktaş-Fans genauso. Die gehen ins Stadion, machen es kaputt, gucken das Spiel und werden dann wieder abtransportiert. Total wirr. Aber das mit den Pyrotechniken, ich meine, das hast du in Deutschland auch, als hier Frankfurt gegen Düsseldorf gespielt hat. Das erste, was passiert war, kurz vor Spielbeginn, ist, dass die Frankfurter hier ordentlich Bengalos gezündet haben. Da lag dann erstmal, weil das Stadion ist, kannst du zumachen, diese Esprit-Arena, und dann lag dann erstmal so ein Nebel über dem Spielfeld, als ob da gerade irgendwie, keine Ahnung, hier früh morgen ist. Also das geht, ich frage mich, wie es geht, aber die werden auch nicht so kontrolliert. Wahrscheinlich stecken die sich das in den Po und ziehen es dann raus oder so. Pups, hallo, Christian? Pups, machen alle im Stadion, ne? Ja, genau. Ja, aber weißt du, bei so Feuer oder Bengalos oder Fahnen oder jetzt mir aus auch los. Noch Stühle jetzt raus. Jetzt muss ich mich hier schon wieder beleidigen lassen. Nee, du bist Frankfurter, schöne Arena, eure schöne Arena, ja. Ja, die Stadt gebaut, jetzt hier Fußballverein, hätte sich die nie leisten können. Wenn ihr froh sind, dass ihr da spielen dürft, ja. Düsseldorf hier mal schön die Schulden umgeschuldet auf die Esprit-Arena und jetzt hier alle nur hier schön unsere Arena. Ich lach mich tot! Ja, was hast du gesagt? Map, map, map, map. Map, map, to the Esprit Arena. Wir müssen von diesem Fußballthema runterkommen. Da bist du zu emotional und ich kann zu wenig zu sagen. Runselisch Wäsche, du hier. Kerle. Was? Ja? Ich bin gerade voll. Komm, wir machen jetzt Handball. Handball habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, das ist doch das Gleiche, nur irgendwie statt Fuß Hand. Ach. Wie angenommen. Nee, das ist wahrscheinlich zu durchgedreht, die Theorie, oder? Welche? Was würde passieren, wenn ich eine Handballmannschaft aufstelle, die aus Fußballern besteht, die sich einen Fuß und eine Hand andersrum wieder transplantieren würden? Kiffst du wieder, Christian? Nein. Nee. Also eine Fußballmannschaft, die Handball spielt und eine Hand am Fuß hat und einen Fuß an der Hand. Sozusagen, genau. Ja, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal. Weißt du, ich bin immer überlegen, wie kannst du... Kannst greifen mit dem Fuß. Wie greifst du denn so einen Handball mit dem Fuß? Dann brauchst du so Tapes, dass das am Fuß kleben bleibt. Ja, du hast halt einfach, wenn du so eine Hand am Fuß hast, hast du halt einen viel stärkeren Wurf, als wenn du die Hand am Arm hast. Weil das ist ja wie ein Schuss. Guck mal, wie weit die Leute werfen können und wie weit Leute schießen können. Ja, das ist richtig. Außerdem sähe es bestimmt super lustig aus. Das stimmt. Ich habe ja so zwei Theorien gehabt. So eine ist, die ich aber leider nicht durchführen konnte. Was passiert, wenn du einem Kind ab Geburt an nur beibringen würdest, auf den Händen zu laufen, wie so ein Artist im Zirkus? Wäre für ihn, wenn er dann irgendwie 5 ist, normal laufen genauso schwierig wie für uns im Handstand laufen? Das wäre so die erste Frage, die ich gern mal irgendwie empirisch geschätzt hätte von der Wissenschaft. Falls uns Wissenschaftler zuhören, die irgendwie Zugriff auf Kinder haben, bitte mal machen. Mach das doch so Human Centipede-mäßig mal so irgendwie. Du brauchst ja noch nicht mal irgendwie was umzuschneiden. Du musst halt nur irgendwie so eine Stütze bauen, wo du die Babys gleich kopfüber reinführen kannst. Entführ doch mal eine brasilianische Fußballmannschaft, transplantier die gegenseitig auf komische Art und Weise und teste es einfach mal. Ja, und die andere Sache, aber ich glaube, die hatte ich mit dir schon diskutiert, ne? Bei der Fußballmannschaft, was passiert, wenn du da Leute reinnimmst, die einfach schnell rennen können und hast davon 3 Stück, der erste rennt vor, tritt dem Torwart in den Sack, dass er weg ist und dann die 2 machen das mit den Ersatztorwarten. Aber ich glaube, das hatten wir ja schon mal, ne? Ich glaube schon, ja. Ich habe es ganz verdrängt. Ja, müsste man mal ausprobieren, ich weiß nicht. Hätte Leverkusen heute Abend mal testen sollen. Ja, ich finde das immer lustig, irgendwie so zu gucken, was kann man machen, aber trotzdem irgendwie noch so in den Graubereichszonen der Regeln sich zu bewegen. Ja. Dass es irgendwo hier im Fußball-Handball-Vereinswerk festgeschrieben ist, dass du nicht irgendwie Körperteile transplantieren darfst. Nee, wahrscheinlich steht es nicht nur in DFB-Regeln, da muss ich dir recht geben. Ja, wahrscheinlich kommst du dann das automatisch irgendwie so. Transplantieren, bitte? Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommst du dann automatisch so in diese Paralympics-Klasse, aber ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, was wollen die sagen? Wenn es nirgends festgeschrieben ist, dann kommt halt so ein Typ und dann sagt hier der Assistent hier mal Stollen zeigen vorm Einwechseln und zeigt er halt die Hände vor, weil da die Füße dran sind oder so und dann guckt er mal komisch, aber kann ja auch nichts machen. Und dann läuft er auf Händen aufs Spielfeld, aber der ist ja nicht so schnell. Ich glaube, so rum bringt es gar nichts. Ja. Ist schon ein merkwürdiges Thema, Christian. Du bist mit dabei. Ja, das ist richtig. Ich muss mir das gerade vorstellen, wenn ich hier gerade so ein Bild von Messi sehe bei kicker.de. Und du stellst es jetzt anders drauf vor. Ich hab übrigens ein Foto mit Messi. Bin ich drauf, mit Messi. Messi? Lionel Messi kennst du nicht, ne? Nee, ich war jetzt gerade irgendwo zwischen dem Typ, der seine Wohnung nicht aufräumen kann und dem Loch Ness-Seeungeheuer. Der Messi und Nessie, ich hab's nicht verstanden. Lionel Nessie ist der Weltfußballer des Jahres und Argentinier, der bei FC Barcelona spielt und der irgendwie ziemlich gut Fußball spielt, muss man schon sagen. Und nach dem wurden diese Leute benannt, die ihre Wohnung nicht in Schuss halten können. Richtig. Okay. Ja, weil der ist auch immer so unordentlich. Fußball spielen kann er, aber ey, seine Wohnung aufräumen, das hat er nicht drauf. Ich kann es nicht mehr hören mit dem Fußball jetzt. Deshalb heißen die Messis. Ja, das ist richtig. Mach doch mal so eine Fußball-Fanseite bei Facebook. Ich mag Fußball, dann klicken dich alle und dann kannst du mit den Leuten diskutieren, bis ihr umfallt. Nee, ich tue nur so. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Fußball. Auf der Arbeit haben die Leute alle zum Beispiel alle viel mehr Ahnung von Fußball. Da kann ich überhaupt nichts zu melden. Ich bin nur auf Frankfurt. Du bist nur Gesichtskirmes. So Halbwissensverwerter. Ja. Woher hast du ein Bild mit Messi? Ja, das ist ein gefaktes. Wir waren in Barcelona im Stadion. Dann kannst du dich dann vor so eine Greenwand tun. Und dann sagt der Typ so, jetzt die Hand noch ein bisschen höher, die Hand noch ein bisschen höher und jetzt mach noch irgendwie Daumen hoch Ernst, mit der anderen. Oder? Und dann stehst du da in so einem luftleeren Raum und vor so einem Green-Dings. Und dann, dann hast du Schluss, ein Foto mit Messi. Das ist ganz cool. Jetzt habe ich das hier im Zimmer stehen. Das sieht eigentlich total cool aus. Weißt du, ich finde das ja schon bescheuert. Ich mich mit dem Stadionwürstchenverkäufer hier mal fotografieren lassen. Ich finde das ja schon bescheuert, wenn du irgendwie auf die Kanaren fährst, dann bist du im Hotel und an einem Abend ist die Papageien schon, die kommen dann durch und setzen dir das Vieh auf die Schulter und machen ein Foto davon. Ja, das ist ja schon bescheuert, aber ey, das Ganze noch von einer Bluebox zu machen, das ist doch echt arm, oder? Ja. Kannst ja, du dir genau. da auch, hättest du dir ja auch irgendwie, ja, mach mir dann in den Hintergrund den Messi mit Lederhosen. Hättest du sowas auch irgendwie machen können? Hättest du nur die Spieler aussuchen können. Ich habe halt Messi ausgesucht. Hey Gott, mit Messi halt. Natürlich mit Messi. Hätte ich ihn sonst nehmen sollen von dem komischen Verein da. Ich habe gefragt, ob sie auch einen von Fortuna Düsseldorf da hätten. Hatten sie aber nicht. Sonst hätte ich mich natürlich hier mit dem Simulanten, der sich hier hat fallen lassen, mal fotografieren lassen. Aber ich wollte ja nicht mehr. Entschuldigung. Ja, ja. Du kannst hier mehr nichts anfangen. Nee, ich kann, genau. Du hast ja gemerkt, irgendwie, ja. Hm? Ach, hier, ich glaube, Alter, das ist ja, ich habe jetzt gerade mal in unser Pad reingeguckt, wo ich vorhin einfach so gesagt habe, schreib doch mal kurz ein paar Links rein und das Ding ist voll. Ich muss da die Shownotes nur noch rauskopieren. Danke, danke, danke, liebe Leute. Danke. Danke, das ist toll. Dann kann wobei, wobei das früher als 2 Uhr ins Bett gehen. Entweder haben wir nur über Flatulenzen geredet oder die Leute haben das Bett voll gespammt. Jetzt mal ehrlich, jetzt schreibt in einer Fußball ist für die Leute, die das weltpolitische Thema nicht juckt. Letztes Mal haben wir noch ausgerechnet, ob es sein kann, dass die Goldreserven der Welt ja nicht größer sind als ein olympisches Schwimmbecken. Haben das einfach per Nachrichten nachgewiesen. Heute darf man sich auch mal über Flatulenz unterhalten, ja. Ja, das stimmt, weißt du, die anderen Podcasts hier auf der Sendefrequenz, die machen ja die ganze Zeit nur, oh hier, Politik und ACTA und hier Anonymous und och, leck mich. Da können wir ja auch mal seichtes Unterhaltungsprogramm bieten. Genau. Morgens übrigens die Verabschiedung von Herrn Wulff. 199.000 Euro Wulff. Ja, da kann er sich guckst schon mal ein Eis kaufen. Du, ne? Guckst du Livestream? Ich weiß nicht, wann ist denn das? Keine Ahnung. Morgen. Ja, dann. Ja, nee, morgen eher nicht. Abend wahrscheinlich, oder ist auch mal, wenn es dunkel ist. Ich vermute mal, dass ich es nicht. Der Fackelzug von der Wehrmacht irgendwie besser aussieht. Weil ich finde es eigentlich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Gut, läuft da halt und macht halt einen Abgang, ne? Aber da wird jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es genauso unspektakulär wie irgendwelche komischen Royal-Hochzeiten oder sowas. Das kann ich mir auch nicht angucken. Nee. Ja, da geht dann der Bundespräsident. Ja, da heiratet dann halt der Prinz. Ja, da. Aber Snooker gucke ich gerne. Da spielt er halt eine Kugel. Aber ja, ich weiß nicht, kann aber nicht. Der Chat hängt sich an deinem Wehrmacht auf. Jetzt geht's ja mit der scheiß Eintracht-Nazi hier. Ja, wir haben jetzt hier nach 22 Uhr, da darf man doch hier Ficken, Hitler und Wehrmacht sagen. Ficken, Hitler, Wehrmachtsschlampe, genau. Ja. Mein Gott. Ja. Das strengt schon ganz schön an, ne? Ja, aber sich so aufregen und ja, so über Fußball und hier mich in Themen involvieren, zu denen ich keine Meinung habe, das strengt an. Entschuldigung. Deshalb bin ich ja umgeschwenkt auf Christian Wulff, aber ist dir auch egal. Ja, ist mir auch egal, weil mich interessiert eigentlich hier nur Flatulenz in der Badewanne. Jetzt will ich eigentlich gerne nochmal den Song hören. Hast du übrigens noch einen Song für uns hier von der komischen... Also von der KDS-Mafia zum Rausgehen? KDS, genau. Warte, ich kann nebenbei mal suchen. Hier von der Hip-Hop-Gestapo. Nee, die heißen gar nicht KDS. KDS war mein Hubschrauberhersteller. Also. Entschuldigung. Ja, da finden wir bestimmt was. Oh, gar nicht so schlecht. Du brauchst dich gar nicht aufregen. Das ging alles mit rechten Dingen ab. Ist ja fast schon doppeldeutig jetzt. Mensch, KS Mafia, da, sie hat's noch. Er hat es noch. Der Gesichtskirmes hat es noch. Was ist denn da? Es gibt ein ganzes Video, eine Rap-Analyse. Wie bitte? Es gibt ein ganzes Video, eine Rap-Analyse. Aber ich glaube, Ich weiß nicht, da ist bestimmt zu viel drin, um das jetzt hier noch reinzuholen. Ich suche nochmal so ein kürzes. Ja, was haben wir heute gelernt, Christian? Christian? Ja. Was machst du denn? Du bist voll unkonzentriert. Ja, wenn du mir sagst, such nochmal hier Lied, Outro, bla, dann muss es auch alles live passieren. Dann mache ich nicht hier so eine Scheiße mit hinterher reinschneiden. Dann drücke ich das, dann suche ich das und dann kommt es hier. Ja. Da mache ich jetzt nichts, dann rede ich jetzt mit dir. Machen wir halt weiter. Konversation. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, was diese Frucht ist. Stimmt, die, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Die Mangostane. Mangostane? Genau. Ja. Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass Fürze mehr stinken, wenn sie in der Badewanne passieren. Genau. Was noch? Wir haben gelernt, dass ich hier auch mal es geschafft habe, irgendwas ins Internet zu stellen, was dann geretweetet wurde mit meinem Gute-Frage-Hohle-Herde-Ding. Stimmt. Wir haben gelernt, dass der Gesichtskirmes Düsseldorf-Fan ist. Wir haben gelernt, dass man ganz schön hart sein muss, wenn man bis hierhin durchgehalten hat. Das stimmt. Ja. Das ist eigentlich ganz schön viel für eine Woche, ne? Eigentlich schon, ne? Gelacht haben wir auch 2-3 Mal. Gelacht haben wir auch. Ich glaube, da haben wir eigentlich so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, erreicht, ne? Ja. Dann, weiß nicht, sagst du mal Tschüss? Sag ich mal Tschüss? Dann sagt der Tom mal Tschüss. Dann sag ich auch Tschüss. So, bis zum nächsten Mal. Spielst du jetzt noch ein Lied oder nicht? Nee. Nächstes Mal gibt's dann ein Lied. Cool. Heute gibt's nur dumm, dumm, dumm, tschüss. Jo.